نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter. Wir waren am Ende des sechsten Jahres der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und zwar die Verkündung des Islam in der ganzen Welt. طيب قلنا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك والأمراء وكاتب بعض الناس المعروفين يدعوهم إلى الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة مهداة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الناس والجن والإنس وليس فقط للناس. فكاتب أولا النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قيصر الروم وبعث إليه دحية بن خليفة الكلبي، وتكلمنا عن هذه القصة والرسالة في المرة الماضية. واليوم نكمل إن شاء الله مع كتاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى كسرى. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن حذافة السهمي، ابن حذافة السهمي، بكتاب إلى كسرى ملك الفرس، ونصه بسم الله الرحمن. طبعا انتبهوا، الروم كان يحكمهم قيصر والفرس كان يحكمهم كسرى. كسرى لقب لملك الفرس وليس اسمه، يعني هو اللقب أصلا كسرى. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا كان اسمه ابن هرمز، برويز بن هرمز، هو كسرى بن برويز بن هرمز. فوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأ كسرى الكتاب مزقه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اللهم مزق ملكه، دعا عليه. وأكثر من ذلك ماذا فعل كسرى؟ بعث إلى عامله في اليمن، باذان كان اسمه، بعث إليه يطلب منه أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صح إن ربي قتل رب صاحبكما البارحة، وكان قد قتل ابن كسرى أباه، قتله، وكان ذلك في سنة 7 من الهجرة تقريبا. فلما قدما وأخبر باذان بذلك ووصل باذان الخبر أسلم باذان. بارك الله فيكم. في هذا الفريق مال erzählt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم angefangen hat, Briefe an die Könige und an die Führer der Welt zu schicken, damit sie zum Islam aufruft. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat einen Brief an Kaiser, Kaiser von Rom damals, das war Heraklius, der hat ihm einen Brief gesandt mit Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Und diese Geschichte haben wir voriges Mal ausführlich erklärt. Heute machen wir weiter, inshallah, mit dem Buch oder mit dem Brief vom Propheten Muhammad an Kisra. Kisra ist eine Bezeichnung für den Herrscher von Persien. Also der Herrscher, das Oberhaupt von Persien, heißt Kisra. Und er hieß in damaliger Zeit Kisra ibn Berwez ibn Hermes. Der war sehr bekannt und der war sehr stark. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm einen Brief gesandt mit Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Als Abdullah bei ihm war, der war bei Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi hat den Brief an den Provinzleiter von Bahrain damals weitergegeben, damit der Provinzleiter von Al-Bahrain diesen Brief an Kisra weiterleitet, an den Herrscher von Persien. Und stand drinnen im Namen Allahs, des Allerbarmer, des Gnädigen, von Muhammad, Gesandter Allahs, zu Kisra, das Oberhaupt von Persien. Friede sei mit demjenigen, der die Rechtleitung folgt, und mit demjenigen, der an Allah und seinen Propheten glaubt, und derjenige, der bezeugt, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, der einzige Gott, der keinen Partner hat, und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ich rufe dich mit dem Ruf Allahs auf, das wird zum Islam. Ich bin der Gesandte Allahs zu allen Leuten, damit ich die Leute, die am Leben sind, warne, und diejenigen, die verleugnen, sie bekommen natürlich ihre Rechnung. Wenn du den Islam annimmst, dann bist du in Sicherheit. Und wenn du das ablehnst, dann trägst du die Sünde von den Majus. Das bedeutet, Al-Majus, die sind die Leute, die Feuer angebeten haben. Als Kisra diesen Brief gelesen hat, er hat den Brief genommen und er hat das zerrissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gehört, der hat gesagt, möge Allah sein Reichtum auch zerreißen. Möge Allah sein Reichtum auch zerreißen, wie er das gemacht hat. Und sein Sohn hat ihn getötet. Also der Sohn von Kisra hat ihn getötet. Was hat Kisra auch gemacht noch dazu? Er hat sein Provinzleiter, Bahran hieß er, der war in Jemen, er hat ihm einen Brief geschickt, dass er zwei Leute schickt und dass er den Propheten zu ihm holt. Und diese Geschichte haben wir schon gehabt. Ich meine, man sagt, das war vielleicht vor der Auswanderung, und manche sagen, das war nach der Auswanderung. Auf jeden Fall, Badan hat zwei Leute geschickt, diese Leute waren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie wollten ihn mitnehmen. Der Prophet sagte ihnen, schaut mal, mein Gott hat euren König oder euren Herren töten lassen. Die gingen zurück zu Badan. Die haben ihm gesagt, der Prophet Mohammed sagte uns, dass sein Gott unseren Herrn Kisra töten lassen hat. Dann hat Badan ein paar Tage gewartet, er hat einen Brief bekommen, dass der Sohn von Kisra wirklich seinen Vater getötet hat. Dann hat Badan den Islam angenommen. Natürlich schaut mal Heraklius, wie er das aufgenommen hat, als er den Brief bekommen hat, und schaut mal hier, Kisra, was er damit gemacht hat, weil er arrogant war und weil er auch natürlich auch, der hat an Gott nie geglaubt, Kisra, sondern der hat an Feuer geglaubt oder an zwei Götter hat er geglaubt. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld mitbringen. وأوفد النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم مصر وأميرها من قبل الروم نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس أو المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما وصل حاطب ودخل على المقوقس، كان بمدينة الإسكندرية، ناوله الكتاب فقبله، قبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله، استقبل استقبال رائع. ثم بعث إلى البطارقة، وقال إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال قلت هلو. قال أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ قلت بلى هو رسول الله، أي حاطب. قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قلت فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه، ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فسر منه وقال له أنت حكيم، قد جاء من عندي حكيم. ثم قال إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب، وسأنظر. ثم كتب رد الخطاب فقال فيه لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظنه بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب، وأهديت إليك بغلة تركبها، والسلام. وإحدى الجاريتين هي ماريا القبطية رضوان الله عليها. طبعا ذكر بعض أهل العلم أن المقوقس كان يريد أن يدخل الإسلام ولكن منعه الملك، يعني ما أراد أن يفقد الملك فلذلك بقي على ذلك. وسبحان الله، اليوم نحن لما ندعو كثير من الناس نجد أنه مقتنع بالإسلام ولكن يخشى أن يفقد الأمر الذي هو عليه، في ذلك ما يدخل الإسلام، وأكثر من مرة حدث هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. بارك الله فيكم. Das zweite, der dritte Brief war an Mukaukes, der Herrscher von Ägypten. Jetzt auf Deutsch, was ist Al-Mukaukes, weiß ich auch nicht genau. Aber er hieß Al-Mukaukes. Sie können sich lehnen auf die Wand wie die anderen, schauen Sie mal. Kein Problem, lehnen Sie sich auf die Wand. Okay. Ja, so. Das ist besser so. Ja. Al-Muqawqis, barakallahu fikum, ist der Herrscher von Ägypten und er war in Alexandria. Und er war der Provinzleiter von den Römern bestimmt für Alexandria und Ägypten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm auch einen Brief gesandt. Es stand drin: Im Namen Allahs, des Allerbarmer, des Gnädigen, von Muhammad, Gesandter Allahs, zum Mukaukes, Oberhaupt von Kopten. Die Kopten, die waren in Ägypten. Friede sei mit demjenigen, der der Rechtleitung folgt. Alsdann, ich rufe dich mit dem Aufruf des Islam zum Islam auf. نمدن اسلام عندن فيرستو سيشرهيت بلايب und du wirst dein Lohn zweimal bekommen. Und wenn du ablehnst, dann trägst du die Sünde von Kypten. Und dann hat die Ayah, Barakallahu fikum. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Das bedeutet, oh ihr Leute der Schrift, kommt zu einem Wort zwischen uns und euch, dass wir nur keinen außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und dass wir ihm nicht beigesellen und dass wir uns gegenseitig nicht als Götter bezeichnen oder annehmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr ablehnt, dann bezeugt, dass wir Gott ergebene sind. Al-Muqawqas hat das bekommen. Hat ibn Balta'a hat ihm das gegeben. Al-Muqawqas hat das genommen. Er hat das so erstmal gerochen und dann hat er das geküsst. Und er hat Hatib so gut empfangen. Und er sagte ihm, er hat seine Minister und diese Priester geholt und er wollte, dass sie hören. Er sagte zu Hatib, ich werde dir etwas fragen oder ich werde dir Fragen stellen. Hatib sagte, schon, bitteschön. Der Dien sagt, als die Mekkaner den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka vertrieben haben, wieso hat er kein Bittgebet gegen sie gemacht? Und so konnte Allah subhanahu wa ta'ala ihn unterstützen gegen sie. Dann sagte Hatib zu ihm, Isa alayhi salam, du bezeichnest doch Isa als Gesandter Gottes. Und als die Leute, seine Leute ihn kreuzigen wollten, wieso hat Isa kein Bittgebet gegen sie gemacht, damit Allah sie vernichtet und damit er gerettet wird? Al-Muqawqas hat gelächelt. Der hat ihm gesagt, du bist weise und du kommst von einem, der weise ist. Das bedeutet, der heißt Weisheit. Dann sagte er, ich habe von dem Propheten Sausern gehört, er ist weder Magier, noch Lügner, noch was anderes. Und er hat einen Brief zurückgeschrieben an Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat geschrieben zu Muhammad, Sohn Abdullahs von Muqawqas, der Oberhaupt, der Herrscher von Kypten, Friede sei mit dir. Als denn, ich habe deinen Brief gelesen und ich habe das verstanden, was drin steht und ich habe das verstanden, was drin stand und ich habe verstanden auch, was du damit meinst. Und er hat verstanden auch den Aufruf in diesem Brief. Und ich habe gewusst, dass ein Gesandter kommen wird. Und ich habe gedacht, der kommt in Damaskus oder in Syrien. Ich habe deinen Botschafter geehrt und ich habe ihn gut behandelt und ich habe dir zwei Sklavinnen als Geschenk gegeben und sie haben eine Stellung bei den Kopten. Ich habe dir auch Bekleidung und ein Eselstute geschickt oder Maulstier geschickt. Wassalam. So hat Al-Muqawqas das gemacht mit Hart. Und natürlich eine von diesen zwei Sklavinnen war Maria Al-Qibtiyya, die Mutter von Ibrahim, der Sohn von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Muqawqas hat gewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist, aber subhanallah, er wollte sein Reichtum nicht verlieren und deshalb hat er den Islam nicht angenommen. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري ونصره بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلمي أهل الكتاب. الآية: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. لما وصل النجاشي الكتاب احترمه وكرم حامله، وطبعا أسلم النجاشي. هل هو النجاشي الذي أسلم ولا لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال هو النجاشي الذي أسلم، ومن قال لا، نجاشي آخر هذا. وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب آخر من أجل مهاجري الحبشة. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad sallam hat auch einen Brief an Negus von Abyssinien geschickt. Und der Negus von Abyssinien, passt auf, ein Negus von Abyssinien hat den Islam angenommen. Einer hat den Islam angenommen. Aber war das der, der diesen Brief bekommen hat oder nicht? Allahu a'lam. Das ist nicht so bekannt. Das gleiche stand im Brief. كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى، وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة مع العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي كان ملك البحرين، يدعوه إلى الإسلام فأسلم. المنذر ابن ساوى أسلم، بارك الله فيه. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى، وبعث الحارث ابن عمير الأزدي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أمير بصرى. ولكن لما وصل إلى مؤتة في مشارف الشام، تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وقتله. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير دمشق، وجه إليه شجاع بن وهب الأسدي. وأمير دمشق كان الحارث بن أبي شمر الغساني. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ووعده بالملك. وأراد هذا الحارث مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيصر ما قبل أنه يوجه جيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك اليمامة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري. وملك اليمامة كان هوذة بن علي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فبعث إليه هوذة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اجعل لي بعض الأمر أتبعك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الأمر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأيهم والحارث بن عبد كلال الحميري وإلى ملكي عمان ولا غيرهم من الملوك والأمراء، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. ولكن هذه الخطوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمة جدا في هذا الوقت، حتى يعني فأصبحت دعوة الإسلام ليست محصورة فقط في جزيرة العرب، وإنما خرجت إلى مصر وإلى الحبشة وإلى قيصر الروم، فصار الناس يعرفوا الإسلام. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat auch einige Briefe an andere Könige oder Provinzleiter geschickt, wie zum Beispiel ein Brief an Al-Munzir ibn Sawa. Al-Munzir ibn Sawa war der König von Bahrain. Der König von Bahrain. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat ihn hat ihm einen Brief gesandt mit oder geschickt mit Al-Ala ibn al-Hadram. Al-Ala ibn al-Hadram. Al-Munzir ibn Sa'a hat den Islam angenommen. Und der Prophet Muhammad sallam hat ihn bestätigt als Provinzleiter für Al-Bahrain. Auch Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam hat einen Brief an der Provinzleiter von Busra. Busra ist eine kleine Stadt südlich von Damaskus. Er hat ihm einen Brief geschickt. Aber Al-Harith ibn Umayr, der Briefträger, der Botschafter vom Propheten, der war dort in Mu'ta. Mu'ta ist eine Stadt, heutzutage in Jordanien. Der war dort. Dann hat jemand ihn getroffen, der hieß Sharhabil ibn Amr al-Ghassani. Der war gegen den Islam. Er fragte Al-Harith, wohin willst du? Er hat gesagt, ich will nach Busra. Er hat ihm gesagt, bist du ein Botschafter von Mohammed? Er sagte ihm ja. Dann hat er ihn getötet. Normalerweise, man tötet keine Botschafter. Und man tötet keinen Briefträger. Aber diese Leute, weil sie so Hass gegen den Islam gehabt haben, haben sie das gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Brief an Provinzleiter von Damaskus geschickt, der war von Römern bestimmt. Er hat ihm das geschickt mit Shuja' ibn Wahab al-Tasdi. Und der Provinzleiter hieß Al-Harith ibn Abi Shammar al-Ghassani, Al-Harith al-Ghassani. Dieser Al-Harith al-Fiyad das gesehen hat, den Brief. Der wollte eine Armee schicken, damit sie gegen den Propheten kämpfen. Aber in dieser Zeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch den Brief an Heraklius geschickt. Und Heraklius hat nicht akzeptiert, dass Al-Harith al-Ghassani gegen den Propheten was vornimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch einen Brief an den König von Yamama. Al-Yamama ist ein bisschen Barakallahu fikum, wo Riyad heutzutage ist. Der ist Hauza ibn Ali. Er hat gesagt, Hauza, ich bin Dichter in meinem Volk und ich bin Oberhaupt von meinem Volk. Wenn du mir einen Anteil von deiner Botschaft gibst, dann werde ich dir folgen. Der Prophet sagte, ich gebe ihm kein Stück, kein kleines Stück von Land. Nein, das geht nicht. Der Prophet Muhammad hat auch an Jabala ibn al-Ayham und an al-Harith al-Himyari und andere Könige und Prinzen oder Provinzleiter geschickt, damit sie zum Islam aufruft. Das ist wichtig hier, dieser Punkt. Warum? Weil so der Islam nicht mehr in Medina oder in Mekka verbreitet war, sondern der Islam ist schon dann durch diesen Schritt war der Islam verbreitet worden in der ganzen Welt. Weil der Prophet hat der an Kisra geschickt, von Persien, an Heraklius von Rom und von Byzantinien, und er hat auch an Mokaukas von Ägypten geschickt, an Negus von Abyssinien, und so war sozusagen die Verkündung des Islam größer geworden und die Muslime und der Islam waren bekannt geworden, und das war sehr wichtig. Ich meine, mindestens die Leute haben jetzt gewusst, es gibt Islam, es gibt einen Prophet. Die Frage vielleicht, die hier gestellt wird, wieso heute, wenn wir den Leuten vom Islam erzählen, dann machen sie das nicht, dann interessieren sie sich eigentlich nicht für den Islam. Aber warum früher haben sie sich interessiert? Ja, nun das Sual muhim haqiqa. Wa huwa, al-yum, lemma nashrah al-nas, lemma nashrah al-islam, wa lemma nubayyin lil-nas al-islam, نجد منهم برود يعني ما يعني ما عندهم حب اطلاع وما يريدوا يعرفوا على الإسلام. طب ليش أنا ذاك كان الأمر يختلف يا أخو؟ أنا ذاك الأمر كان يختلف لأن الناس كانت تعلم أنه سيظهر نبي، وكانت الناس عندها دين، وكانت الناس على دين ملوكها. مثلا الروم كانوا نصارى، الفرس كانوا مجوس، أهل الحبشة كانوا نصارى، أهل مصر كانوا نصارى. وكانوا ينتظرون بسبب أن اليهود كانوا قد أذاعوا ذلك بينهم أن هناك نبي سيظهر في هذا الزمان، وكان عندهم دين، كان عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما في زماننا اختلف الأمر، الناس ما عادت على دين ملوكها، الناس أغلبها اليوم ما عندها دين وما عندها أصلا حب للتدين. لماذا؟ لأنها لأن الكنيسة في تاريخها أساءت كثيرا، فلذلك صار صد عن الدين، والناس اليوم ما تنتظر نبي مثل ذلك الزمان، وليست ملتزمة بأديانها مثل ذلك الزمان، وليس الحال مثل ذلك الزمان. ولكن الحمد لله دائما يبقى من الناس من يريد دين الله سبحانه وتعالى ومن يريد الإسلام. بارك الله فيكم. Die Antwort für diese Frage, die, die gestellt worden ist, und zwar, warum ist das heute anders als früher? Früher, als diese Könige, die waren Könige, Oberhäupte von ihren Völkern, Herrscher, als sie die Briefe bekommen haben, das hat sie interessiert, und da haben sie, auch manche von ihnen haben den Islam angenommen. Aber wieso heute? Wir erklären den Leuten den Islam und die Leute wollen das nicht. Oder die meisten, die wollen mit dem Islam nichts zu tun haben. Auch Muslime wollen den Islam vielleicht nicht praktizieren. Warum? Erstens, es gibt Unwissenheit. Zweitens, die meisten Leute, die sind nicht religiös erzogen. Damals haben die Leute Religion gehabt. Die meisten Leute in dieser Zeit haben keine, sozusagen keine Religiosität allgemein. Und sie sind nicht wie damalige Zeit. In damaliger Zeit waren die Leute so, wenn der König eine Religion annimmt, dann folgen die Leute ihm und die nehmen auch die Religion. Deshalb sagt man, An-Nasu ala dini mulukiha. Die Leute sind so wie ihre Könige, wie die Könige von den Leuten oder die Führer von den Leuten, auch bezüglich der Religion. Dazu, damals die Muslime haben sehr guten Eindruck von sich gegeben. Aber heute, wo ist dieser Eindruck, der gute Eindruck? Die Muslime heute machen leider, die meisten von den Muslimen machen schlechten Eindruck. Wenn man kommt und sagt, ich bin Muslim, aber dann macht man alles, was falsch ist. Und die Leute sehen ihn, sagen, ja, aber deine Religion sagt total was anderes doch. Ist im Islam Lügen erlaubt? Nein, Lügen ist verboten. Aber wenn die Leute sehen, dass ein Muslim lügt, sagen sie, was ist das? Oder die Leute hier in dieser Zeit, sie haben ein schlechtes Bild vom Islam bekommen. Die Darstellung des Islam ist anders. Deshalb, barakallahu fikum, damals war anders. Aber Hauptpunkt ist, die Leute waren Christen oder Juden damals und sie haben gewusst, dass ein Prophet erscheinen wird in dieser Zeit. Weil die Juden auch diese sozusagen Werbung immer gemacht haben, dass ein Prophet kommen wird und der wird in dieser Zeit erscheinen. Deshalb, die Leute haben auf ihn gewartet. Und die Christen damals auch haben das gewusst, dass es ein Prophet kommen will. Sie haben gedacht, der wäre in Syrien, in Damaskus. Aber das war der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, weil das in Arabien ist. Und es steht übrigens, wie wir, das haben wir auch schon erklärt, جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِنَاء وَأَشْرَقَ فِي سَعِير وَتَلَأْلَأَ فِي فَارَان. Die Botschaft kam in Sinai und dann ging auf in Sa'ir und glänzte in Faran. Und Faran, die sind die Berge von Mekka. Und die Botschaft ist die Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb war die Lage anders für die Leute und sie waren vorbereitet, dass sie eine Religion annehmen, dass sie dem Propheten folgen. Aber in unserer Zeit sind die Leute vorbereitet. Zweitens, wichtig ist zu verstehen, warum sind die meisten Leute heute gegen die Religion geworden? Das hat einen Grund. Und zwar das Verbrechen im Namen des Christentums und was die Kirche gemacht hat im Mittelalter. Das sind diese Gräueltaten von der Kirche. Sie haben die Leute getötet, sie haben die Leute verbrannt, die haben die anderen ausgenutzt. Und das hat als Reaktion hervorgerufen, dass die Leute gegen die Religion geworden sind. Und man denkt auch, wenn man heute den Islam annimmt, dann ist das das Gleiche. Aber das ist total nicht das Gleiche. Der Islam ist anders. Und natürlich für uns Muslime, wir haben heute das Problem, dass man den Islam mit Terror verbunden hat und mit Töten und mit Selbstmordattentätern, mit Zwang, Verheiratung und so weiter. Deshalb haben wir keine, sage ich jetzt, gute Karten und keine guten Chancen, dass wir über den Islam richtig erzählen, leider auch durch die Taten und Handlungen von manchen Muslimen. Deshalb, das ist der Unterschied zwischen den beiden Barakallahu-Situationen. Wir fangen nicht mit dem siebten Jahr. Wir fangen nicht mit dem siebten Jahr. Und wir werden hier stoppen. Habt ihr Fragen, dann können wir ein paar Fragen nehmen, wenn man zu diesem Thema oder zu diesen Briefen Fragen hat. Barakallahu fiik. سنقف هنا ولن نتابع. إذا عندكم أسئلة تفضلوا. Wenn man auch im Internet Fragen hat zum Thema, dann können wir Barakallahu fikum diese Fragen annehmen, Birni Ta'ala. Da und man die Zeit nutzt, Birni Ta'ala, wir haben noch ungefähr 15 Minuten. Das wird heute haben wir gut gemacht. Wir haben 15 Minuten bis zum Gebet. Khair. Wie ahad inda sallat, tfadl. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت بلش في الدعوة بقي 25 سنة في الدعوة حتى نهاية حتى أكمل الدين. فإذا نحن بدنا نجي للدعوة فنحن بدنا وقت كثير. هل مو معناته إنه نحن ما فينا نشوف الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى 23 سنة مو 25. ليس القصد هو إشهار الدعوة الله يحفظك، وإنما القصد هو لماذا لا يقبل الناس على الإسلام كما أقبلوا آنذاك. هذا واحد. ثم اهتمام الناس بالدين، هل هو مثل اهتمامهم اليوم؟ هل اهتمامهم هو مثل اهتمامهم بالدين آنذاك؟ كان هناك تدين، كان عند الناس الدين كان مهم. تدري الروم كانوا نصارى، الفرس كانوا مجوس، أهل الحبشة كانوا نصارى، أهل مصر كانوا نصارى. كان في اهتمام بالدين الناس حتى في عند العرب. صحيح ما كان عندهم دين ثابت، وما كان عندهم رسول قد بعث إليهم خاصة، وإنما كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، دين إسماعيل عليه السلام. القصد في الكلام هو أن الإنسان مسلم عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع. ولكن اليوم نحن عندنا الإنترنت وعندنا كل الوسائل التي تجعلنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، والإسلام اليوم دخل إلى كل بيت. ولكن هل وصل الإسلام بنفس الشيء الذي أوصله الصحابة إلى الناس؟ هل اليوم الناس تفهم الإسلام كما هو الإسلام فعلا، أم يفهمون الإسلام بشكل آخر؟ وهذا القصد في الكلام. إنه ما هو السؤال؟ كان لماذا آنذاك كان فيه من الناس كان يقبلون على الإسلام، أما اليوم ما في هذا الإقبال؟ ولو أنه في كثير من الناس يدخل الإسلام، ولكن ليس الإقبال الذي كان آنذاك، لأن الوضع يختلف. الدين الناس بحاجة إلى التدين، لا شك أن الناس بحاجة إلى التدين. ولكن كم نسبة المتدينين في ألمانيا؟ الحاجة 200 سنة هي نفس الحاجة. لا، السبب أنه شوف الإحصائيات التي تثبت كم عدد الناس اللي عندهم دين. 7% فقط في ألمانيا يؤمنون بالرب. هل الناس عندنا حتى في بلاد المسلمين اليوم عندهم الدين هو أهم شيء في حياتهم؟ حاجة حتى الحاجة هل يحتاجون ولا اليوم يحتاجوا لقمة الخبز ويحتاجوا الفلوس؟ فذاك مميز بين الأمرين. البودا زاك بارك الله فيكم. eigentlich dass die Leute die Religion brauchen, das ist immer da, dass die Leute die Religion brauchen. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat 23 Jahre zum Islam aufgerufen, bis diese Botschaft zu Ende war. Ist das heute auch nicht der Fall, dass wir zum Islam aufrufen können? Natürlich, wir sollten zum Islam aufrufen, aber meine Erklärung war bezüglich der Gründe oder der Anlässe, die dazu beigetragen haben, dass die Leute heute nicht so viele Interesse für den Islam zeigen, wie die Leute damals. Die Religion ist die Religion, aber die Leute sind anders geworden. Und wenn du nur ein Beispiel nimmst, Deutschland zum Beispiel, wie viele Leute von der deutschen Bevölkerung glauben noch an Gott? Oder glauben sozusagen an Gott von Bibel? Wenn wir behaupten würden, dass die Leute hier Christen wären, die sind 7-8%, maximal 15%. Es wird von nur 15%, die glauben noch an Gott. Dann was sagen wir, Barakallahu fik? So soll man aufpassen. Ich meine nicht, dass die Leute die Religion nicht brauchen. Natürlich, die Leute brauchen die Religion. Aber ist dieser Brauch oder ist diese, sage ich jetzt, ist dieses Verlangen nach der Religion heutzutage wie das Verlangen nach der Religion wie vor, zum Beispiel vor 300-400 Jahren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist anders geworden. Warum? Das hat Gründe. Das hat Gründe. Durch die Kirche zum Beispiel, was die Kirche mit den Leuten gemacht hat, ist das ein Grund, dass die Leute nicht mehr die Religion wollen. Nicht, weil sie keine nach Religion nicht verlangen. Jeder braucht die Religion, weil die Religion, wenn du keine Religion hast, dann hast du auch keine Ruhe im Herzen. Da sagt man ja, diese These nehmen wir nicht an. Doch, das ist so. Weil jeder von uns, als er Fehler gemacht hat oder Hilfe gebraucht hat, der hat gesagt, oh Allah, oh Allah, oder oh Gott, hilf mir. Trotz, dass die Leute, nee, vielleicht keine Religion wollen. In China haben die Leute keine Religion. In Sowjetunion früher haben sie keine auch, allgemein, ja. Aber, als man Hilfe gebraucht hat, der hat gesagt, oh Gott, hilf mir. Warum, oh Gott? Warum hat man nicht was anderes gesagt? Die Leute brauchen die Religion, aber ist dieses Verlangen bei den Leuten durch verschiedene Gründe, wie zum Beispiel Betrügereien, Ausnutzung der Leute, was die Kirche damals gemacht hat, dieses Verlangen hat nachgelassen. Und das ist nicht die Tendenz, es nicht zunehmend, sondern abnehmend geworden. Wenn die Leute den Islam richtig kennenlernen würden, dann würden sie den Islam bestimmt lieben und bestimmt würden sie den Islam praktizieren. Aber wer versteht heute den Islam richtig? Wenn die Muslime selber den Islam nicht richtig verstehen, wenn wir ein Problem mit den Muslimen haben im Verständnis des Islam, dann wir dürfen nicht klagen, wenn wir und jammern, wenn die anderen den Islam nicht verstanden. Frag mal die Leute heute auf der Straße, was hältst du vom Islam? Was würde ich dir sagen? Wenn sie dir sagen, Islam ist Religion der Barmherzigkeit, der Menschlichkeit, Islam ist Religion der Gerechtigkeit. Und er wird eher sagen, Islam ist Terror und Blut und Frauenunterdrückung und Gewalt und so weiter. Und das ist sozusagen die Werbung. Wir müssen natürlich, Barakallahu fikum, versuchen, dieses Bild zu ändern. Wir müssen versuchen, dieses Bild zu ändern. Aber nicht alle Leute sind schlau genug, dass sie sowas verstehen. Und nicht alle Leute wollen das verstehen. Es gibt Leute, die wollen nicht verstehen. Es gibt andere, die können nicht verstehen. Und es gibt die dritte Art, und die sind sozusagen diese Leute, die den Islam zum Teil verstanden haben und die sind gegen den Islam. Und das ist ein großes Problem. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, man sollte versuchen, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, man sollte Geduld zeigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Leute recht leiten. Na. Ich rede mit euch hier. أتكلم معكم هنا عن هذا الموضوع. دخل الواحد بالإنترنت وصار يسب الإسلام. نفس الكلام اللي عم أقوله كتبه. صلى الله السلام. Ich rede mit euch über Islam und ich sage, manche Leute, sie wollen den Islam nicht verstehen. Manche Leute sind gegen den Islam. Dann kommt ein Entschuldigung für die Esel. Dann kommt ein Esel und der schreibt sowas hier. لا حول ولا قوة إلا بالله. Der beschimpft diese Religion und so weiter. Als Bestätigung für das, was ich gesagt habe. Aber nochmal gesagt, wenn die Muslime ihre Religion richtig praktizieren, dann sind wir Vorbilder geworden. Aber wo ist diese Praktizierung heute? إذا طبق المسلمون دينهم صاروا بارك الله فيكم هم الدعاة إلى هذا الدين. ولكن إذا هم يطبقوا الدين فكيف بالآخرين؟ اليوم جيب خمسة مسلمين واسألهم خمس اسألهم عن بعض المسائل في الدين ستسمع خمس آراء. هل يرجع اليوم لأهل العلم والفضل؟ لا، كل واحد عنده رأي، صار كل واحد يريد أن يدلي بدلوه في الدين، وكأنه صار الدين كل واحد عجبني وما عجبني. ما عندنا هيك في الدين، ما عندنا في الدين تفصيل. ما معنى تفصيل؟ يعني تفصيل ثياب، كأنه تذهب إلى الخياطة تقول له اعمل لي قياسي كذا وقياسي كذا، وتضبط الصلاة على كيفك وتضبط الصيام على كيفك. ما عندنا هيك شيء. عندنا في الدين إذا قضى الله أمرا ما كان لك الخيرة في أمرك، خلاص انتهى، سمعنا وأطعنا، هكذا في الدين. ولكن وين هذا سمعنا وأطعنا لي؟ نسأل الله السلام. ولما الناس ما تتبع علماءها من ستتبع؟ فلا حول ولا قوة إلا بارك الله فيكم. Deshalb wenn du heute die Muslime betrachtest, sie selber, sie sind die meisten Muslime, nicht alle natürlich, die meisten Muslime, die sind selber Leute, die ihre Religion nicht richtig praktizieren. Hol mal drei, vier Muslime heutzutage und rede mit ihnen, du hörst fünf Meinungen. Aber in der Religion ist es total anders. In der Religion, wenn Allah etwas beschlossen hat, wenn Allah etwas befohlen hat, wenn der Prophet etwas befohlen hat, dann gibt es nicht mehr Wenn und Aber. Entweder praktizierst du das oder praktizierst du nicht. Wenn du nicht praktizierst, dann machst du Sünde. Aber wo ist das heute? Wo ist dieser Weg? Wo sind die Vorbilder? Und dazu noch, die Religion muss so verstanden werden, und die Leute, die uns das beibringen, sind die Ulama, sind die Gelehrten. Aber wenn man von Gelehrten nicht mehr nimmt und jeder sagt dir, ich habe meine Meinung, dann wie werden wir als Vorbildfunktion agieren können, wenn wir selber nicht den Islam richtig praktizieren, wenn wir selber diesen Konsens nicht gefunden haben und wenn wir selber unseren Gelehrten nicht folgen? Dann wie werden wir das machen? Deshalb, das sind Gründe, barakallahu fikum, dass die Leute den Islam heute oder dass sie sich für den Islam nicht interessieren, obwohl man zugeben muss, dass der Islam die wachsende Religion ist heutzutage. Es gibt keine Religion auf der ganzen Welt, die so rasch sich entwickelt wie der Islam. Das ist mit Sicherheit. Aber ist das genug? Nein. Und willst du die Muslime kennenlernen richtig? Dann schau mal die Muslime in ihren Moscheen oder pilgere einmal, dann weißt du, mit wem du zu tun hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch den Fall Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Salli Allahumma ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.